Kapitel 14. Das Vaterunser Teil 2. Als nächstes sagte Jesus, dein Reich komme. Du hast nun den Ablauf von Beurteilen und Verbinden bereits gelernt. Ist Gottes Reich in jedem Bereich deines Lebens sichtbar? In Lukas 17,21 sagt Jesus, dass das Reich Gottes in uns ist. Paulus erklärt im Brief an die Korinther, dass das Reich Gottes nicht nur aus Worten, sondern aus Kraft besteht, 1. Korinther 4,20. Ich glaube, wir müssen beurteilen und wieder versöhnen, aber auch in die Fürbitte eintreten und Gott anflehen, er möge sein Reich in unserer Arbeit, Nation, Familie und so weiter manifestieren. Der Herr sagte weiter, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden, geh wieder dieselben Schritte durch. Geschieht sein Wille in deinem Leben? Wenn nicht, unterwirf dich vollkommen seinem Willen, erkläre, dass sein vollkommener Wille auch dein Wille sein wird. Erlaube auch dem Heiligen Geist, dich in der Fürbitte dafür zu verwenden, dass sein Wille an jedem Ort erkannt wird, an dem du bist. Gib uns unser tägliches Brot, setzt Jesus dieses Gebet fort. Wie ich dir bereits in diesem Buch gezeigt habe, gibt es kein Gebet für materielle Versorgung in den Briefen des Neuen Testaments. Daher müssen wir auch diese Schriftstelle im Licht des Neuen Bundes betrachten. Wenn wir das Alte Testament studieren, sehen wir, dass Gott großzügige Versorgung für sein Volk, welches dem Gesetz gehorchte, versprach. Christus gehorchte dem Gesetz und erfüllte es, damit all die Segnungen Abrahams und die, welche Gott seinem Volk versprach, nun uns gehören sollen. Danke ihm und lobe ihn dafür, dass er dein Versorger ist, danke ihm dafür, dass es niemals an Brot auf deinem Tisch mangelt. Erkläre über deinem Leben, dass es deinem Heim niemals an Gutem fehlen wird. Erinnere dich daran, dass es nicht Gott ist, der uns Begrenzungen auferlegt, sondern unsere ungläubigen Herzen tun das. Wenn du bei diesem Abschnitt des Gebetes angelangt bist, beginne nicht damit, Gott darum zu bitten, täglich Brot auf deinen Tisch zu legen oder dein Geschäft zu segnen oder dir einen besseren Arbeitsplatz zu geben. Danke ihm und erkläre, dass du in Jesus gesegnet bist. Wir müssen lernen, unseren Blick von den schwierigen und negativen Umständen abzuwenden und auf die Wahrheit des Wortes Gottes zu blicken. Wenn wir das tun, werden diese Wahrheiten durch einfachen Glauben in unserem täglichen Leben manifestiert. Psalm 112,3 besagt, Reichtum und Fülle ist in seinem Haus, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Ich ermutige dich eindringlich, die zahlreichen Verheißungen, wie diese hier, zu ergreifen und sie zu einem Teil deines Lebens zu machen. Ich praktiziere dies laufend, während wir hier in Brasilien Waisenhäuser bauen, ich erkläre sie für gesegnet. Ich danke Gott für seine überschwängliche Versorgung und bekenne und erkläre, dass es immer genug Finanzen geben wird, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Jesus sagt weiter, vergib uns unsere Sünden. Wieder einmal ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Gebetes Beurteilung und Versöhnung. Ich möchte dir eine einfache Frage stellen, findest du irgendeine Schriftstelle in den Briefen, die uns aufträgt, Gott um Vergebung für unsere Sünden zu bitten? Ich nicht. Der Grund ist einfach, der neue Bund und das Evangelium der Gnade sind so wunderbar, dass aus Gottes Sicht unsere Sünden ein für allemal vergeben sind. Der Hebräerbrief sagt uns, dass Gott unserer Sünden nicht mehr gedenkt, es Hebräer 8,12. Sündenbewusstsein führt zu einem Leben in Schuld, Verdammnis und Niederlage. Wir aber sollen ein Leben führen, das sich der Vergebung Gottes bewusst ist und fest verwurzelt ist in der Wahrheit, dass wir absolut gerecht sind. Unzählige Male wurde ich gefragt, aber was ist mit 1. Johannes 1,97? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Darf ich dich fragen, wo du in dieser Bibelstelle erwähnt findest, dass wir um Vergebung bitten sollen? Etwas zu bekennen und um Vergebung zu bitten, sind zwei verschiedene Dinge. Wenn du zu dieser Stelle des Vaterunsers kommst, folge dem Muster. Wirst du in deinem Leben von Schuld, Scham und Verdammnis geplagt? Dann beginne, ihm dafür zu danken, dass dir vollkommen vergeben wurde und du frei bist von jeglicher Schuld. Betrachte dich selbst als absolut gerecht und vollkommen in Christus. Wenn du darüber meditierst und in deinem Herzen die bedingungslose Vergebung Gottes für dich ergreifst, dann entscheide dich auch dazu, allen Menschen zu vergeben. Weiter geht es im Gebet mit Führe uns nicht in Versuchung. Diese Aussage hat viele der besten Bibellehrer der Welt verwirrt. Ich erinnere mich, wie sehr ich vor 30 Jahren versuchte, eine für mich zufriedenstellende Antwort auf diese Aussage zu finden. Führt Gott uns wirklich in Versuchung, wenn wir ihn nicht darum bitten, es nicht zu tun? Welcher Gott würde seine Kinder an einen Ort der Versuchung führen? Kein irdischer Vater würde so grausam sein und seinen Kindern eine Falle stellen. Und doch glauben Christen, dass unser Vater im Himmel so etwas tun würde. Ich habe persönlich mit einigen der anerkanntesten Bibellehrer dieses Jahrhunderts gesprochen, um eine Lösung zu finden. Ich konnte niemals wirklich eine Antwort finden, die mich zufriedenstellte, und konnte mit diesem Thema erst Frieden schließen, als ich dieses Gebet im Licht des vollendeten Werkes am Kreuz las und interpretierte. Wir müssen verstehen, dass alles, was wir in der Bibel lesen, auch die Worte, die Jesus sprach, durch das Licht des neuen Bundes interpretiert werden muss. Jesus lebte noch nicht im neuen Bund. Er lebte in einem Zeitabschnitt zwischen dem alten und dem neuen Bund. Er ist derjenige, der das Allerheiligste im Himmel mit seinem kostbaren Blut betrat. Daher konnte der neue Bund erst nach seinem Tod und seiner Auferstehung in Kraft treten. Um dies zu veranschaulichen, Jesus sagte, wenn unsere Hand uns zur Sünde verführen würde, sollten wir sie abschneiden. Wenn wir glauben würden, dass dies der Weg zum Sieg über die Sünde sei, warum stellen unsere Kirchen dann keine Äxte zur Verfügung? Das ist absurd und ich glaube, es veranschaulicht auch deutlich den Punkt, unser die Sünde überwinden, der Sieg ist nur in dem vollendeten Werk am Kreuz zu finden. Unsere sündige Natur wurde ans Kreuz genagelt. Daher kommt der Sieg über die Sünde nicht dadurch, dass wir einen Teil unseres Körpers abschneiden, sondern dass wir voll auf das Werk Christi vertrauen. In Jakobus 1, 13 bis 14 wird uns gesagt, dass Gott niemals jemanden versucht. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Hätte Jesus gemeint, dass wir Gott bitten sollten, uns nicht in Versuchung zu führen, dann hätte Jakobus ihm hier widersprochen. Ich finde es interessant, dass diese Aussage direkt mit der vorhergehenden Endverbindung steht, in der uns gesagt wird, dass wir denen vergeben sollen, die gegen uns sündigen. Ich glaube, wenn wir die Lektion des Vaterunsers ignorieren und in absichtlicher Vergebungslosigkeit leben, dann öffnen wir die Tür zu vielen bösen Versuchungen in unserem Leben. Jesus beendete sein Gebet mit der Feststellung, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, wenn doch Christen nur diese absolute Wahrheit glauben könnten. Wir müssen lernen, diese Worte über jeder Situation unseres Lebens auszurufen. Sie lehren uns, dass Gott derjenige ist, der letztendlich das Sagen hat. Wenn unsere Herzen diese Wahrheit umarmen können, dann würde viel von dem Stress und Frust der Christenheit heutzutage ausradiert. Ich ermutige dich, dieses Bekenntnis mit einem Herzen voller Glauben und Kühnheit zum täglichen Bestandteil deines Gebetslebens zu machen. Wenn ich sehe, wie sich Christen in schwierigen Umständen verhalten, frage ich mich oft, ob sie wirklich an einen Gott glauben, der auf dem Thron sitzt. Ich hoffe wirklich, dass die vorangegangenen Kapitel dein Herz dazu bewegt haben, deine Art zu beten zu verändern. Es ist sowohl meine tiefe Überzeugung wie auch meine Erfahrung über die letzten beinahe zwei Jahrzehnte, dass unser Leben sich verändert, wenn wir in unserem persönlichen Gebetsleben auf diese Weise beten. Erlaube mir, dieses Kapitel mit einer wunderschönen Geschichte zu beenden. Vor einiger Zeit predigte ich in einer wunderbaren Gemeinde in Brasilien. Ich lehrte darüber, dass uns alle Dinge in Christus bereits gegeben wurden, und habe den 600 Anwesenden eine Herausforderung gestellt. Ich sagte zu ihnen, ich möchte gerne, dass ihr etwas ausprobiert, um herauszufinden, ob das, was ich euch gelehrt habe, wahr ist. Es wird sehr schwierig für euch werden, weil ihr euch falsche Gewohnheiten angeeignet habt. Für die nächsten zwei Wochen möchte ich, dass ihr Gott in eurem persönlichen Gebetsleben um nichts bittet. Ich möchte nur, dass du darüber meditierst, bekennst und glaubst, dass das, was ich euch gelehrt habe, vertrauenswürdig und wahr ist. Etwa eine Woche später erhielt ich eine Sprachnachricht von einer Frau aus dieser Gemeinde. Ihr Kind musste sich für ein seltenes und eigenartiges Problem in spezielle Behandlung geben. Alle paar Wochen mussten sie etwa 3 Stunden zu dieser Spezialbehandlung fahren. Wenn ich mich richtig erinnere, war es der Mittwoch nach der Sonntagversammlung, an dem die Mutter ihr Kind wieder dorthin bringen musste. Sie hatte kein Geld für Benzin und war sehr versucht dazu, sich zu bekümmern und Gott anzubetteln, doch für sie zu sorgen. Sie widerstand der Versuchung und tat so, wie ich angeleitet hatte, stattdessen das, was ich auch in diesem Buch lehre. Am Montag fing sie damit an, und als sie am Dienstag ihr Bankkonto überprüfte, war dort mehr Geld drin, als sie für Benzin brauchte. Sie sandte mir ein Foto des Bankauszuges, auf dem ich sehen konnte, dass am Montag kein Geld auf dem Konto war. Sie hatte keine Ahnung, wie das Geld auf ihr Konto kam und auch die Bank hatte keine Erklärung dafür. Es war bar eingezahlt worden. Sie hatte keinem Menschen von ihrer Not erzählt und sie einfach Gott übergeben. Für mich ist der Gedanke nicht abwegig, dass Gott einen Engel gesandt hat, um das Geld einzuzahlen. Warum ich das als Möglichkeit in Betracht ziehe, ist die Tatsache, dass in einer Notlage vor ungefähr 25 Jahren vor mir ein Engel erschien und mir einen Stapel Banknoten auf den Tisch legte, an dem ich saß. Dieses Buch heißt Keine Begrenzungen. Oh, wenn unsere Herzen doch nur glauben und lernen könnten, im angewendeten Glauben zu leben, so dass wir ein Leben ohne Begrenzungen führen würden.